Jetzt habe ich es. Also nochmal, liebe Zuhörer, hallo, hallo, hier spricht der Skalus. Herzlich willkommen zur 1161. Ausgabe des Skalus-Fensters hier auf Radio X 91,8, auf UKW und natürlich auf DAB+. Habe ich jetzt gerade im Radio gehört, ist viel schwächer und hat viele Tücken. Wenn sie im Keller sind, kriegen sie kein DAB+, das UKW kriegen sie. Und die große Frage ist, wird sich dieses DAB+ Plus durchsetzen, obwohl das natürlich digital ist, man auf einer Wellenlänge mit mehreren Kanälen fahren kann oder sowas. Also, eine große Diskussion. Hören Sie lieber UKW, dann haben Sie auch im Keller was von Radio X. Skalus Fenster ist ein Magazin aus dem Gallus mit Informationen, Studiogästen, Beiträgen aus Initiativen, Projekten, Vereinen der drei westlichen Stadtteile mit dem G, dem Gallus, dem Gutleut und Griesheim. Skalus Fenster wird gesendet jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr. Und wenn Sie am Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag hier war, haben Sie erfahren, dass Radio X seit dem 22. September 1997 sendet und das Skalus Fenster Ich war nicht leider da, aus privaten Gründen, unangenehm. Und am 23. September fing damals 1997 das Gallusfenster, oh Gott, an. Und das sind genau 1161 Wochen vorbei. So, mein Name ist Winfried Becker, ich komme vom Gallustheater, ich habe mich schon versprochen. Wenn Sie Themen haben, die in diese Radiosendung passen, das ist natürlich erstmal alles das Neueste aus Gallus, Gutleut oder Griesheim. Aber mittlerweile seit der 500. Sendung habe ich mir schon ein bisschen, nachdem ich sämtliche Vereine aus diesen Stadtteilen auch vorgestellt hatte, habe ich mir ein bisschen geöffnet. Es geht um Initiativen, die in ganz Frankfurt unser Leben besser machen, uns viel nützen. Das heißt, wenn Sie eine Initiative haben, die das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen, das friedliche Zusammenleben hier in Frankfurt verbessern will, oder falls Sie eine Gruppe haben, die auf einen Missstand hinweist und gerne Mitstreiter hätten, die diesen Missstand hier in Frankfurt für uns beseitigen, dann rufen Sie mich an im Gallustheater unter der 75 80 60 20. Ich freue mich, dass mein Gast heute mir schon gegenüber sitzt. Wir haben ja angeregt schon hier im Vorraum miteinander gesprochen. Aber bevor ich ihn den vorstelle, machen wir noch ein wenig Musik. So, hier sind wir wieder im Gallusfenster. Ich habe jetzt schon im Gallusfenster ganz viele Sendungen über die Situation von Mietern gemacht, weil das ist natürlich auch in vielen Wahlkämpfen immer das Thema. Und bei einer solch expandierenden Stadt wie Frankfurt, wir hatten noch vor 10, 12 Jahren hatten wir 650.000 Einwohner, jetzt sind wir bei 730, glaube ich, oder schon mehr. Und wir steuern nach den Hochrechnungen auf die 830.000 zu, wenn die neuen Stadtteile dazukommen. Was natürlich sich auch ganz besonders im Gallus bemerkbar macht, die Mieten sind enorm gestiegen und mehrere Initiativen befassen sich mit diesem Problem, zum Beispiel mit den Mieten innerhalb der ABG. Und jetzt ist eine neue Initiative dazu gekommen, von der ich bisher noch nichts gehört habe. Und dazu begrüße ich den Daniel Schulz hier im Studio. Herzlich willkommen, Daniel Schulz. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Ich habe es jetzt noch nicht gesagt, aber worüber wollen wir heute reden? Wir wollen über das Konzept einer Mietergewerkschaft reden. Mietergewerkschaft, genau. Das hat mich total erstaunt. Ich wollte eigentlich schon wirklich wissen, weil es kommen ganz viele Assoziationen, was eine Gewerkschaft ist, eine Mietergewerkschaft. Auf welchem Hintergrund, ich habe vielleicht schon auch jetzt so ein bisschen gesagt, ist denn diese neue Initiative entstanden? Es gibt doch Mietervereine. Was soll diese neue Initiative anders machen als vorige wieso ist es notwendig, so etwas zu gründen? Okay, zunächst muss man sagen, dass ich ein Mitglied der Kampagne für eine sozialistische Partei bin. Mhm. Wir haben uns vor circa 1,5 Jahren zusammengesetzt und haben überlegt, was denn eigentlich fehlt. Mhm. Und wir kamen zu dem Entschluss, was fehlt, ist eine aktive soziale Basis, die einzelne Kämpfe, sei es jetzt um Wohnraum oder anderes, auch im Betrieb und so weiter, tatsächlich angeht. Und aus dieser Analyse heraus haben wir gesagt, okay, was fehlt denn eigentlich den Mietkämpfen? Das ist ein sehr akutes Thema, wie bereits schon gesagt. Was fehlt eigentlich den Mietkämpfen? Und wir glauben, dass etwas fehlt, und zwar eine dauerhafte Organisierung der Mieter. Mhm. Und aus dieser Idee heraus haben wir uns Konzepte angeschaut und sind auf dem Konzept einer Mietergewerkschaft gestoßen. Mhm. Jetzt ist die Gewerkschaft natürlich ein bekannter Begriff aus den Arbeitskämpfen, aus dem Arbeitsleben. Es gibt es da einen Fabrikbesitzer oder einen Eigentümer, und dann gibt es Angestellte und Arbeiter, die in dieser Fabrik arbeiten. Und dann gibt es einen Konflikt. Wie groß ist der Anteil, den diese Arbeiter von dem Mehrwert, den sie erzeugen, bekommen? Und dazu gibt es eine Gewerkschaft, wie jetzt, wir hatten ja jetzt die Lufthansa und UFO, die nicht anerkannt war als Gewerkschaft. Jetzt gibt es Streiks, und heute ist wieder immer ganz viel auf den Straßen los, weil die Busfahrer streiken. Also das sind gewerkschaftliche Forderungen. Inwiefern kann sich das jetzt auf das Mietverhältnis von Wohnungseigentümer und Mieter, wie kann man das übertragen? Wir haben den Begriff Mietergewerkschaft gewählt, weil der Begriff Mietervereine schon relativ gut besetzt ist in Deutschland. Mhm. Unter Mietvereinen versteht man eben gemeinhin Vereine, die sich um die rechtlichen Belange der Mieter gegenüber dem Vermieter kümmern. Mhm. Das wollen wir nicht machen. Ja? Mhm. Also die jetzigen und bestehenden Mietervereine machen gute Arbeit. Und sie machen gute Arbeit auf dem rechtlichen Weg. Wir wollen einen anderen Weg gehen, deswegen haben wir auch nicht eben den Begriff Mietervereine gewählt, sondern Gewerkschaft, weil das zeigt an, dass wir durch gemeinsame Aktionen die Missstände im Mietverhältnis sofort im Hier und Jetzt beseitigen wollen. Mhm. Der rechtliche Weg ist meistens langwierig und sehr mühsam, mhm, und jeder Mieter muss den Einzelnen gehen. Ne? Mhm. Also wenn es ein Problem im Mietverhältnis gibt und der Mieter X beispielsweise diesen rechtlichen Weg geht, aber bei allen anderen Mietern eben auch diese Missstände vorherrschen, müsste jeder einzelne Mieter den gleichen rechtlichen Weg nochmal gehen. Mhm. Und unsere Vorstellung davon ist eben, dass wir durch gemeinsame Aktionen, ich kann auch später ein Beispiel nennen, was wir da machen, durch gemeinsame Aktionen diese Missstände sofort, indem wir Forderungen an den Vermieter stellen, beheben, mhm, und diese auch dann einfordern. Was die Mittel sind und so weiter, darüber können wir noch später nochmal sprechen, aber das ist die grundsätzliche Idee. Insofern kann man natürlich sagen, dass das Verhältnis Arbeitnehmer, Arbeitgeber unter Abstrichen, muss man sagen, auch zwischen Vermieter und Mieter vorherrscht. Ja? Der Mieter stellt in seiner Organisierung als Mieter in der Mietergewerkschaft Forderungen an den Vermieter, um seinen Lebensstandard zu heben. Mhm. Was mit dem Begriff Gewerkschaften im arbeitsrechtlichen Sinne verbunden ist, ist Tarifvertrag zum Beispiel. Was mir jetzt bei Mietverhältnissen auffällt, es gibt eine örtliche Vergleichsmiete. Oder was würde es in diese Richtung gehen, dass man sagt, man strebt Verhältnisse an, wie zum Beispiel eine Gewerkschaft verhandelt einen Tarifvertrag, und dann gibt es für alle 2% mehr und ein Weihnachtsgeld und irgendwie eine Fortbildung oder sonst was, was halt herausverhandelt worden ist. Gibt es da eine Parallele zu einer Mietergewerkschaft? Wenn überhaupt, ist das Zukunftsmusik. Mhm. Das gibt es tatsächlich in Schweden. Es gibt eine große Mietergewerkschaft in Schweden, die eben so eine Art Tarifvertrag oder zumindest die Mieten immer aushandelt mit dem Vermieter, wie bei jedem neu vermieteten Wohnhaus oder Wohnung. Ja? Mhm. Das gibt es auf jeden Fall. Was wir jetzt hier in Deutschland eher haben, ist tatsächlich, dass wir schon eine gute Ausgangssituation schaffen würden, wenn wir die Vermieter dazu bringen würden, geltendes Recht einzuhalten. Viel zu oft sehen wir nämlich, dass in der realen Praxis der Vermieter geltendes Recht versucht zu unterminieren, zum Beispiel falsch ausgestellte Betriebskostenabrechnungen, die nicht ein Einzelfall sind, sondern tatsächlich häufig vorkommen. Also der Mieterschutzbund schätzt von ca. 50% der Abrechnungen mindestens sind falsch. Okay. Ja? Und wir wollen, der erste Schritt wäre tatsächlich, es zu schaffen, dass geltendes Recht eingehalten wird. Mhm. Und was dann alles darüber hinauskommt, ja, also sei es irgendwie eine Tarifbindung über Wohnungen und so weiter oder tatsächlich, dass man jeden einzelnen Mietvertrag als Mietergewerkschaft aushandelt mit dem Vermieter selbst, das ist in weiter Ferne. Dazu müssen wir erst mehr Leute werden. Mhm. Wir müssen so groß wie möglich die Mieter organisieren, um solche Ansprüche überhaupt zu stellen. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen. Mhm. Ja, also, aber das ist durchaus in der Zielvorstellung, dass man in diese Richtung gehen kann, weil die Vermieter haben sozusagen das Eigentumsrecht und die Mieter selbst, gerade in Frankfurt, sind auf eine Wohnung angewiesen und sind dann teilweise, ich habe das von Freunden gehört, sind da 30 Bewerber, die sozusagen sich überbieten, um diese Wohnung zu bekommen. Und das ist natürlich, und da kann natürlich ein Vermieter auch, freier Wohnungsmarkt, kann er natürlich verhandeln, wie er will. Und das führt natürlich in Frankfurt auch dazu, dass immer höhere Mietpreise genommen werden. Mhm. Ne? Und dann steigt natürlich das allgemeine Mietniveau, dann kann man noch wieder mehr nehmen, ne? Angebot und Nachfrage. Ich meine, du verweist auf einen wichtigen Punkt. Ja? Ich glaube, dass nämlich meines Erachtens kann die Mietergewerkschaft zwar Missstände vielleicht sofort lindern oder sogar beseitigen, aber sie kann nichts an der Ursache dieser Wohnungsnot irgendetwas drehen. Mhm. Ja, es ist eine Organisation, das waren auch Gewerkschaften schon immer, Organisationen, die versuchen, den Lebensstandard, also in unserem Fall der Mieter, zu heben, damit sie so gut wie möglich leben können. Aber an der Ursache dreht das erstmal nichts. Mhm. Und genau deswegen, deswegen hatte ich das am Anfang erwähnt, genau deswegen baue ich noch gleichzeitig diese Kampagne für eine sozialistische Partei auf, weil ich glaube, nur die kann tatsächlich, also eine Partei kann tatsächlich diese Ursachen beseitigen. Mhm. Soweit dazu würde ich sagen. Mhm. Aber gibt es nicht auf der Linken sozusagen eine neu gegründete Partei vor ein paar, schon ein Jahrzehnt her, was die Linke, die sich zusammengeschlossen hat aus verschiedenen Bestandteilen, die würde doch bestimmt diese Forderungen mit unterstützen, oder? Die Frage ist eher, was eine Partei macht. Wir stellen uns eben eine Partei nicht vor als einen Wahlverein, den man wählen kann, sondern die Kampagne für eine sozialistische Partei stellt sich die Partei als solche vor, diese verschiedenen Teilelemente der sozialen Basis in einer Partei zu vereinigen. Die Mietergewerkschaft kann nur das partielle Interesse der Mieter ausdrücken. Mhm. Zwar das gemeinsame Interesse der Mieter, aber nur der Mieter. Mhm. Ja? Und die sozialistische Partei würde tatsächlich all diese Interessen vereinigen und bündeln. Mhm. Und der Punkt ist so ein bisschen, dass wir, dass niemand anders so wirklich versucht, diese soziale Basis aufzubauen. Ja, es gibt wenig langfristige Organisierungsprojekte, weil es eine mühsame Arbeit ist. Wir fangen ganz klein an. Was wir jetzt gerade mit der Mietergewerkschaft machen, ist, okay, wir schauen, Betriebskostenabrechnung 2018 sind wieder reingekommen. Wir schauen, okay, da sind Unstimmigkeiten. Wie können wir jetzt es schaffen, dass diese Nachforderungen gesenkt werden? Das sind so die Kleinigkeiten, die wir gerade machen erstmal. Ne? Mhm. Und dann schauen wir, okay, wie können wir das machen, mit welchen Mitteln und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt muss so eine Gewerkschaft sozusagen ja übergreifend über den Einzelfall, oder ich weiß nicht, muss es das? Das frage ich mich jetzt gerade. die Metall, also sozusagen IG Metall, versucht ja auch für alle Metallbetriebe, die bei ihr organisiert sind, eine einheitliche Lösung zu finden, eine einheitliche Entlohnung, die für das nächste Jahr gilt oder sowas. Man kann sich ja nicht auf Einzelfälle beschränken, sondern als Gewerkschaft will man bestimmte Kräfteverhältnisse zementieren, also für eine gewisse Zeit, für eine Laufzeit zementieren und damit allen Angeschlossenen gleichermaßen etwas bieten. Mhm. Das wäre doch auch in dem Sinn, oder? Ich meine, um bei dem Beispiel der Betriebskostenabrechnung, ich rede deswegen so viel von Betriebskostenabrechnung, weil das gerade unser Feld ist, in dem wir gerade aktiv sind und man das aber gut zeigen kann. Es werden immer Einheiten abgerechnet und dann werden die einzelnen Posten aufgeteilt auf die verschiedenen Mieter. Mhm. Das bedeutet, dass wenn natürlich, wenn man rauskriegt, dass in der einen Einheit falsch berechnet wurde, dass es natürlich für die anderen Mieter auch gilt. Mhm. Also der erste Schritt wäre einer Mietergewerkschaft, und das versuchen wir überhaupt, die Leute miteinander in Verbindung zu bringen, dass sie wissen, wenn einer beim Mieterschutzverein war, beispielsweise, und dann sagt, okay, das ist falsch berechnet, dass sie überhaupt Bescheid wissen, dass es falsch berechnet war und dass man da was machen kann. Mhm. Ja? Und dann ist der zweite Schritt, okay, neben dem rechtlichen Weg, wir empfehlen auch jedem Mieter, sich in einem Mieterschutzverein zu organisieren, mhm. Gerade weil sie diese rechtliche Arbeit machen. Ja? Mhm. Dass wir dann in der Mietergewerkschaft sozusagen frei sind von dieser rechtlichen Arbeit und überlegen, okay, was können wir darüber hinaus machen? Und jetzt, wir machen jetzt beispielsweise am Samstag, machen wir in zwei verschiedenen Straßen in Frankfurt, das wurde auf einer Versammlung beschlossen, gehen wir rum mit einem offenen Brief direkt an die Vonovia, wir versuchen gerade Vonovia-Mieter zu organisieren, gehen wir mit einem offenen Brief direkt an den Vorstand herum, wo wir sagen, okay, der Winterdienst ist in den letzten drei Jahren um 200% gestiegen. Wir wollen wieder, dass es zurück ist auf dem Punkt von 2016. Mhm. Und verschiedene andere Posten, die uns komisch vorkommen, die massive Preisanstiege sind, die man natürlich jetzt auch mit dem rechtlichen Weg begegnen könnte, muss Belege einfordern und so weiter, aber das zieht sich 2-3 Jahre. Wir wollen direkt, okay, wir schreiben einen Brief, wir schaffen Öffentlichkeit und schauen, was dabei rumkommt. Mhm. Weil ich glaube, das war jetzt gar nicht so kalt, dass so viel Schnee gelegen hat. Zum Beispiel, sagen uns auch die Mieter immer. Ja, der Streudienst war zweimal da und es ist eine unglaubliche Preissteigerung, wenn man dann die Betriebskostenabrechnung überhaupt vergleicht. Ja. Und dann, was auch noch ein großes Problem ist, dass dann, wenn jemand eine Rückzahlung dann bekommt, weil eben der Posten falsch berechnet war von der Vonovia. Die Vonovia hat die Strategie, dass sie natürlich dann, wenn man ein bisschen mehr nachhakt, dass sie eigentlich schon die Miete abspeist. Weil sie weiß, sie kann 100 Betriebskostenabrechnungen falsche hinausschicken. Mhm. 3 wehren sich. Mhm. 97% zahlen das. 97 Mieter zahlen das. Einfach, ja. Weil sie einfach nicht wissen, es ist ja auch ein totaler Wulst, man kann auch gar nicht Bescheid wissen. Mhm. Aber wir als Mietergewerkschaft versuchen halt, die Leute überhaupt zu vernetzen und dann konkrete Schritte dagegen vorzugehen. Ob wir Erfolg haben, das wissen wir, und es ist ein junges Projekt. Ja? Mhm. Wir können auf andere Länder rekurrieren, wo das tatsächlich Erfolg hat, Mietergewerkschaften. In London gibt es eine große Mietergewerkschaft, in verschiedenen Städten in den USA, in Schweden. Also dieses Konzept ist vorhanden. Sie machen nicht nur rechtliche Beratung, sondern es ist die gleiche Idee. Okay, wie können wir mit gemeinsamen Aktionen sofort es verbessern, die Lage der Mieter? Kann man diese Arbeit kurz beschreiben? Weil es ist ja sehr, also für mich, ich habe noch nie was von gehört und vermutlich die vielen Zuhörer auch nicht. Was machen die in Schweden? Also welche Arbeit machen die? Was machen die in London? Okay. Vielleicht fange ich erstmal an, was wir hier gerade machen. Ja. Und dann komme ich, weil die sind alle einen Schritt weiter. Die haben mehrere tausend, also in Schweden sind 500.000 Haushalte organisiert in dieser Mietergewerkschaft. Mhm. Das hat eine Tradition, die sind in den 20er Jahren entstanden und so weiter und so fort. Das hat eine lange Tradition dieser Mietergewerkschaft. In London, die ist vor 2-3 Jahren gegründet worden, hat auch erheblich mehr Mitglieder als wir. Wir müssen immer schauen, okay, was ist leistbar? Mhm. Was wir gerade machen, ist eben, wir suchen unzufriedene Mieter, die sich an uns wenden oder von denen wir hören, dass sie unzufrieden sind. Wir kommen mit denen ins Gespräch und fragen, setzen uns mit ihnen hin, okay, was können wir machen? Meistens läuft es dann so, dann rufen wir eine Versammlung in diesem Straßenzug ein, dann kommen verschiedene Nachbarn hinzu und dann diskutieren wir mit diesen Nachbarn, okay, was können wir machen? Mhm. Wir können die einzelnen Mieter unterstützen, Wir können aber nicht die Arbeit komplett übernehmen, weil es eine Mitgliederorganisation ist. Jeder Mieter muss einen gewissen Anteil an Arbeit in diese Gewerkschaft reinsetzen. Ansonsten wird es niemals funktionieren. Das ist leider so. Mhm. Und dann schauen wir, okay, dann zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen haben wir entschieden, okay, Betriebskostenabrechnung sind falsch ausgestellt, wir machen den rechtlichen Weg. Es gibt vereinzelt Leute, die eben beim Mieterschutzverein sind. Okay, was machen wir? Wir schreiben jetzt einen offenen Brief. Wir unterschreiben den dann allen und schicken den einfach mal an hin und gucken, was passiert. Mhm. Wenn das dann nicht passiert, dann muss man weiter überlegen, okay, wie können wir Vonovia dazu drängen, tatsächlich diese Betriebskosten einfach zu senken? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann wäre natürlich längerfristig möglich und aber das geht nur, wenn man einen gewissen Organisationsgrad hat, wenn man viele Leute organisiert, dann ist es natürlich möglich, andere Mittel, effektivere Mittel bis zum Mietstreik zu greifen, um eben seine Forderungen durchzusetzen. Mhm. Aber das können wir jetzt noch nicht leisten. Mhm. Können die sich, um darauf zurückzukommen, in Schweden oder in London leisten? Wie jede Gewerkschaft, gerade die schwedische, hat die auch den gleichen Prozess wie unsere heutigen Gewerkschaften hinter sich. Mhm. Ja, also sie ist weniger eine kämpferische Organisation der Mieter, als sie versucht zu vermitteln. Mhm. Ja, aber nach wie vor gibt es diese Möglichkeit, dass sie das machen könnte und sie droht hin und wieder mit dieser Möglichkeit. Mhm. Ob sie es dann im Endeffekt durchzieht, es kommt immer darauf an, wer dann halt wie sich die Mieter dort entscheiden und vor allem, wie sich die Führung dort entscheidet. Ne? Gibt es dann auch so eine Art Urabstimmung, das ja bei in Deutschland bei Streiks vorher gemacht werden muss? Ich weiß nicht genau, wie das in Schweden funktioniert, weil das eben noch so weit weg ist. Ja, wir haben uns jetzt mit dem Konkreten beschäftigt hier und jetzt. Okay, wie können wir hier Mieter erreichen? Wie können wir sie hier organisieren? Ja. Gut, und gibt es Informationen über London? In London, sie wurde vor 2016 gegründet und die haben eine ganz schöne Liste aufgestellt, was sie alles erreicht haben. Und das sind so Kleinigkeiten, ja. Sie haben einmal eine Verdrängung verhindert durch öffentlichen Druck. Sie haben einmal Schimmel beseitigt, der seit mehreren Jahren dieses Haus zerfrisst, ja. Der Vermieter hat sich immer taub gestellt, aber das konnten sie erreichen. Sie konnten erreichen, dass Reparaturen halt ausgeführt werden, die sonst seit Jahren nicht ausgeführt worden sind, auch wenn der rechtliche Weg und es hat nie alles geklappt und so weiter. Einfach nur dadurch, dass sie die Vermieter aufgefordert haben, das publik zu machen. Dann kam die Presse, Öffentlichkeitsarbeit ist extrem wichtig, weil die Vermieter wollen natürlich nicht dastehen, als ob sie schlechtes Licht wollen. Also wahrscheinlich stehen. Gesellschaften, nicht jetzt private Leute. Nee, also wir konzentrieren uns auf große Gesellschaften wie die Vonovia. Hm. Ja, es ist nochmal ein bisschen eine andere Frage, was mit dem Einzelnen, der halt ein Haus vermietet oder und so weiter ist. Hm. Aber auch der kleine Vermieter, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, hin und wieder sind Sachen in der Betriebskostenabrechnung, die da nicht so hingehören. Okay. Ja. Ja, und das, gut. Wir machen gerade mal Musik, weil ich sehe, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit geschritten. So, wir sind wieder hier im Gallusfenster. Daniel Schulz ist heute zu Gast hier. Er ist Vorstand der neu gegründeten Mietergewerkschaft, das haben wir noch gar nicht gefragt, die sich zum Ziel gesetzt hat, über die Arbeit der rechtlich arbeitenden Mietervereine hinaus allgemeine Interessen der Vermieter zu verhandeln. Die Initiative steht am Anfang und das prägt noch so ein bisschen das Bewusstsein. Noch hat man nicht sehr viele Mitglieder und deswegen kann man nicht grundlegende Sachen fordern und beeinflussen. Der erste Schritt, der gemacht worden ist, ist die Umlagenabrechnung mal alles prüfen und festgestellt wurde, dass sehr viele Fehler da drin liegen und dass man die Mieter unterstützen kann, diese Umlagenabrechnung genau sich durchzusehen und bestimmte Forderungen auch bei den Vermietern durchgesetzt werden können. Diese Art, also es war zum Beispiel ein Beispiel Winterdienst, zu korrigieren, der enorm gegenüber den letzten Jahren gestiegen ist, obwohl eigentlich es kaum Wintereinsätze gab in den letzten Jahren. So, das haben wir so im ersten Teil besprochen. Im Zweiten würde ich schon so auf die konkrete Arbeit noch ein bisschen eingehen. Was macht ihr genau? Wie sprecht ihr Mieter an? Wie geht es so voran momentan? Also zunächst möchte ich nochmal betonen, dass das eine Initiative für eine Mietergewerkschaft ist. Also das Ziel ist tatsächlich, eine Gewerkschaft zu gründen. Warum nennen wir uns jetzt noch nicht die Mietergewerkschaft? Es ist schwierig, einfach sich einen Begriff aufzusetzen, ohne dass da etwas dahinter steckt. Also wir haben wenige Mitglieder, wir versuchen so groß wie möglich zu werden, so viele Mieter wie möglich zu organisieren. Gleichzeitig können wir uns nur als Mietergewerkschaft nennen, wenn wir tatsächlich eine gewisse Durchsetzungsmacht haben, die wir jetzt gerade noch nicht haben. Es hängt davon ab, inwiefern wir es schaffen, tatsächlich so viel möglich Mieter zu organisieren und tatsächlich eine aktive Kraft werden, die auch sowas einfordern kann und sowas durchsetzen kann. Wir sind auch auf keinen Fall monothematisch aufgestellt. Also nicht, wir machen jetzt nicht nur Betriebskostenabrechnungen, sondern es ist halt gerade das Thema, was in den letzten 2-3 Wochen in unserem Aktionismus stark vorhanden ist. Deswegen spreche ich darüber so viel. Wir kümmern uns oder wir gehen jedes Problem an. Ja, sei es der Vermieter repariert die Heizung nicht, sei es Schimmel in der Wohnung, der nicht beseitigt wird, sei es Modernisierungsmaßnahmen, die als Instandhaltungsmaßnahmen, die als Modernisierungsmaßnahmen ausgegeben werden, auf die Miete umgelegt werden, generell Mieterhöhungen, einfach uns kontaktieren und wir überlegen uns, was wir genau machen können. Also diese Mittel können vielfältig sein. Ja? Also ich habe ja schon diesen öffentlichen Brief erwähnt. Ja, aber es ist auch denkbar, dass man zum Beispiel vor das Haus des Vermieters zieht oder der großen Wohnungsbaugesellschaften und dort die Forderungen halt aufstellt. Ja? Dann medienwirksame Arbeit, die Presse einschalten, öffentlich wirksame Arbeit zu machen, das gehört alles dahin. Ja? Und vor allem dass man auch weiß, was der Nachbar tut. Einfach in Verbindung mit den Nachbarn zu kommen und sagen, hey, hast du da die Mieterhöhung bekommen? Ja, ich habe nur 70 Euro bekommen. Ha, wir haben doch die gleiche Wohnungsgröße. Warum ist das so? Sowas dann halt direkt fordern, nee, wir wollen das korrigieren. Ja. So. Also Transparenz herstellen in dem, was im Wohnungsmarkt gerade läuft. Ja. Jetzt ist Frankfurt natürlich ein heißes Pflaster zurzeit. Ganz viele Mieter werden durch Gentrifizierung, würde ich jetzt im Gallus schon auch fast sagen, aus ihren angestammten Wohnquartieren vertrieben. Da gibt es Initiativen, zum Beispiel den Mietentscheid, der sozusagen auf die städtische Wohnungsbaugesellschaft fokussiert ist und fordert, dass die Stadt den steigenden Mieten entgegen sich stellt, indem sie in der eigenen Gesellschaft das minimiert. Das sind doch in der Vergangenheit schon auch Erfolge erzielt worden, oder? Also grundsätzliches Ziel dieser Initiative für eine Mietergewerkschaft ist, sind eigentlich im Idealfall alle jetzt schon stattfindenden Kämpfe unter einem Banner zu vereinigen. Das wäre ideal. Also dass jede Nachbarschaftsinitiative ihre lokale Gruppe in ihrer Straße oder ihrem Stadtteil darstellt, die dort eben die Mietergewerkschaft aufbaut. Das wäre ideal, die sich dann zum Beispiel in jährlich stattfindenden Stadtkongressen über die Richtung austauscht und debattiert, okay, was können wir jetzt machen, wie können wir mehr Miete erreichen. Das wäre ideal. Und wir sind auch mit vielen Initiativen in Kontakt, auch eben mit dem der Initiative aus der Knorrstraße zum Beispiel. Wir nehmen jetzt Kontakt mit dem Solidarischen Gallus auf. Das war schon lange geplant. Mit der NBO haben wir Kontakte und so weiter und so fort. Auch mit den Leuten, die diesen Mietentscheid initiiert haben, haben wir Kontakte. Nur unser Herangehen unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt. Man ist noch nicht in der Lage, so unseres Erachtens eben so allgemeinpolitische Forderungen wie eben für den sozialen Wohnungsbau, wie der Mietentscheid sie fordert, tatsächlich umzusetzen. Weil man immer angewiesen ist, dass die Stadt so gutmütig ist, um das umzusetzen. Und ich glaube, damit ist es schwierig, erstmal Leute zu organisieren, dauerhaft. Um diese Losung herum. Ich glaube, die Leute werden eher organisiert und ich will auf keinen Fall den Mietentscheid schlecht reden, das will ich auf gar keinen Fall. Ne? Aber ich denke, dass um Leute dauerhaft zu organisieren, braucht man ganz konkrete Forderungen. Und da ist selbst die Forderung des Mietentscheids noch zu unkonkret. Nämlich die konkrete Forderung ist Winterdienst auf Niveau von 2016 zurück. Zum Beispiel. Ja, also das, was ich vorhin gesagt habe in der Sendung mit den Betriebskostenabrechnungen. Mhm. Oder Schimmel beseitigen jetzt. Sowas wäre eine Forderung. Also wirklich sehr konkrete Forderungen. Was dann später für vielleicht auch für politische Kampagnen aus der Mietergewerkschaft und stadtweite Kampagnen gefahren werden, ist nochmal was anderes. Aber erstmal brauchen wir die Verankerung in den Stadtteilen bei den Mietern selbst. Es ist sozusagen, der Mietentscheid hat 3-4 Schritte, ist schon 3-4 Schritte zu weit. Wir müssen, glaube ich, nochmal 3-4 Schritte zurückgehen. Und wir arbeiten auch, also ich bin im steten Kontakt mit den Leuten vom Mietentscheid und es gibt da auch immer wieder Austausch. Ist diese Initiative eine Frankfurter Initiative oder gibt es Verbindungen zu anderen Gruppen, die in anderen Städten was Ähnliches machen würden? Also ja, wir haben Kontakte in andere Städte. Also natürlich ist das Ziel, dass es eine deutschlandweite Mietergewerkschaft gäbe. Ja. Weil die Idee klingt ja sehr national, also ja, sehr groß. Ja, also das Ziel ist natürlich erst eine deutschlandweite Mietergewerkschaft, ja, die natürlich auch in Verbindung steht mit den Gewerkschaften in anderen Ländern. Und wir haben tatsächlich Kontakte mit verschiedenen Nachbarschaftsinitiativen und Gruppen wie Mieten, Co. und Enteignen in Berlin zum Beispiel, wo man dieses Thema diskutiert. Und wo natürlich irgendwie versucht wird, okay, was sind weitergehende Perspektiven in diesem Themenfeld? Und da wird die Idee der Mietergewerkschaft immer positiver diskutiert tatsächlich. Ja, weil es hat eine gewisse Plausibilität. Es gibt zwei Seiten, die verschiedene Interessen haben. Die einen Interessen werden zurzeit in Frankfurt zumindest ziemlich runtergewirtschaftet. Also die sind die schwächere Partei zurzeit und die schwächere Partei, die Leute, die hier in der Stadt wohnen wollen, in ihren angestammten Quartieren, die zu unterstützen, hat natürlich einen gewissen Charme. Ne? Total. Und ich, also nochmal darauf, um nochmal darauf zurückzukommen, ich denke wirklich, dass es eben so eine permanente Organisierung braucht. Mhm. Weil ansonsten fängt man immer wieder bei Null an. Mhm. Weil so kann man auch aus, sozusagen aus Niederlagen lernen. Ja? Mhm. Weil vielleicht werden wir jetzt erstmal nicht unmittelbar die großen Veränderungen anstoßen. Mhm. Aber wir werden sie niemals anstoßen, wenn wir uns jetzt nicht zusammensetzen und uns organisieren als Mieter im Stadtteil. Mhm. Vielleicht ist der Leidensdruck, der auf dem Mietmarkt momentan sehr hoch ist, der dazu führt, also jetzt auch wieder in meinem privaten Umfeld, dass Freunde, die ihr Leben in Frankfurt verbracht hat, irgendwo in der Wetterau dann sozusagen in einer kleinen Hütte untergekommen sind und sehr lange Fahrtwege und so ein bisschen das soziale Umfeld Frankfurt verlieren, weil es einfach zu weit ist. Das ist momentan so das Gefühl auch, hier zerfällt etwas an Urbanität, hier zerfällt etwas an Beziehungen, an jahrelang aufgebauten Beziehungsnetzwerken. Und wenn man das anders haben könnte, ruhig, es ist ja nicht so, dass Frankfurt nicht wachsen dürfte. Also das ist problematisch, wenn es so schnell geht wie jetzt. Aber im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, dass mehr Leute zu uns ziehen. Oder freue mich als Frankfurter auch, dass es so attraktiv ist, anscheinend nach Frankfurt zu kommen. Ne? Aber die Einheimischen, die müssen die Zeche zahlen. Und da ist der Leidensdruck doch so, dass dann man so einer Initiative willkommen entgegensieht. Ja, total. Also der Leidensdruck, aber es ist schon eher so, dass die Leute eher resigniert sind tatsächlich. Also viele glauben, also viele Mieter, die uns kontaktieren, glauben eigentlich nicht so wirklich, dass die Mietergewerkschaft überhaupt noch was zu erreichen kann, weil sie so enttäuscht worden sind von den vergangenen Jahren. Ja, die haben teilweise haben die einzelnen Mieter schon jahrelange Kämpfe, gerade wenn sie Vonovia-Mieter sind, hinter sich. Ja, also bis zu Gerichtsauseinandersetzungen, die extrem zerrend sind, weil jeder Einzelne das durchleben muss. Jahrelange Kämpfe hinter sich und dann haben sie fast schon die Hoffnung aufgegeben, dass sich das irgendwie zum Besseren wendet. Eine große Aufgabe unserer Initiative ist dann halt vor allem überhaupt nochmal so ein bisschen keine falschen Hoffnungen zu wecken, aber realistische Hoffnungen, wenn wir uns organisieren, dass wir auch jetzt tatsächlich was erreichen können. Mhm. Und wie gesagt, die anderen Länder zeigen, dass es tatsächlich durch diese gemeinsamen Aktionen viel zu erreichen geht. Und vielleicht kommen wir dann mittelfristig zu so einem Zustand, dass die Mieter so gut organisiert sind, dass kein Vermieter mehr sich traut, die rechtlichen Schlupflöcher auszunutzen oder gar einfach falsche Betriebskostenabrechnung einfach nicht mehr zu reparieren, obwohl er eigentlich Instandhaltungsmaßnahmen durchführen müsste. Ja, vielleicht kommen wir in so eine Situation, wo überhaupt geltendes Recht eingehalten wird. Und dann können wir, wenn wir so weit sind, können wir uns überlegen, okay, was sind eigentlich noch darüber hinaus für politische, was könnte denn die Mietergewerkschaft mit politischen Maßnahmen, wahrscheinlich oder allgemein politische politische Kampagnen fahren. Ist es überhaupt wünschenswert? Das ist auch nochmal eine andere Frage. Oder soll, das sind halt so Konzepte, wie gesagt, das ist sehr offen. Jeder kann sich einbringen. Wie sich das dann genau ausgestaltet, das ist eine Frage der Debatte innerhalb der Mietergewerkschaft. Mhm. Weil jedes Mitglied also muss sich einbringen. In verschiedenen Parteien gibt es ja, also in wenigen Parteien, muss ich jetzt sagen, gibt es sozusagen die Diskussion, um ein Recht auf Wohnung in der Verfassung zu verankern oder irgendwo im Gesetz zu verankern, sodass letzten Endes man ein Recht auf eine Wohnung hat, ne, was die dann kostet, ist noch eine zweite Sache, aber dass auf jeden Fall es nicht so passieren kann, dass man einfach auf die Straßen herausgesetzt wird und dass auch sozusagen der Kauf einer Wohnung, in der ein Mieter wohnt und dann gleich die die Selbstnutzung sozusagen propagiert wird, obwohl man ja wusste, in dieser Wohnung wohnt ein Mieter und Eigenbedarf war das. Dass das so nicht mehr gehen kann. Ne? Also das sind alles Versuche an diesem Verhältnis, an diesem Missverhältnis, das momentan in Deutschland auch existiert, etwas zu verändern. Ne? Total. Nur man muss immer schauen, was tatsächlich die Ursache ist und wie man sieht. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass die Mietergewerkschaft so gut es geht, Missstände versucht zu lindern oder zu beseitigen im Hier und Jetzt. Mhm. Mhm. Aber an der Ursache wird sie nicht schrauben können. Mhm. Und wenn wir eben nicht noch in 30, 40, 50, 60 Jahren gegen solche Vermieter wie die Vonovia angehen müssen, muss, und das ist meine Auffassung, diese großen Wohnungsgesellschaften enteignet werden und gesellschaftlich Hand überführt werden. Weil das würde tatsächlich die Ursache angehen. Mhm. Und dann ist immer die Frage, okay, wer wird diese Enteignung durchführen? Und ich glaube nicht, dass es in den richtigen Weg geht, wenn es die bestehenden Parteien durchführen würde, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir auch eine ganz neue Partei aufbauen müssen. Mhm. Ja, wir machen an dieser Stelle doch nochmal eine kurze Musikpause und dann sollten wir erfahren, wo kann man die Initiative erreichen, wo kann man hinschreiben, E-Mail und so etwas, dass wir dann bekannt geben, wenn Sie gerade was zu schreiben sich holen, da draußen an den Radiogeräten, hätten Sie vielleicht dann mehr davon. Das war ein abruptes Ende. So, wir sind hier wieder im Gallusfenster. Wir reden heute über eine Initiative zur Gründung einer Mietergewerkschaft. Daniel Schulz vom Vorstand dieser Initiative ist heute da und wir haben in zwei Gesprächsrunden ganz viel schon darüber geredet. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit, deswegen wollen wir straight ahead, wollen wir zur Homepage, E-Mail, Kontakte, Treffen. Was gibt's da alles zu sagen? Okay, natürlich haben wir eine Homepage, die findet ihr dann unter initiative-mietergewerkschaft.de. Ich muss immer mitschreiben. Initiative-mietergewerkschaft. Alles ausgeschrieben. Ja. Gewerkschaft.de. Genauso haben wir eine E-Mail-Adresse, wo wir uns jederzeit kontaktieren können. Mietergewerkschaft.ffm. Aha. Mietergewerkschaft.ffm .ffm @gmail.com gmail Mietergewerkschaft.com. Gut. Genau. Okay. Des Weiteren haben wir nächste Woche ein offenes Arbeitstreffen. Das findet dienstags eigentlich monatlich statt. Mhm. Am 26.11. um 19 Uhr im DGB Jugendclub. Also Dienstag, 26.11.2019. Um 19 Uhr. Um 19 Uhr. Im DGB Jugendclub. Das ist beim DGB-Haus, das ist in der Wilhelm-Leuschner-Straße 66-77. DGB-Jugendclub. Genau. Des Weiteren braucht, wenn jemand schon direkt uns helfen möchte, haben wir am Samstag zwei Aktionen in zwei verschiedenen Straßen in Frankfurt. Nämlich wir gehen mit unserem offenen Brief, an den Vonovia-Vorstand adressieren, durch diese Straßen und sammeln Unterschriften der Vonovia-Mieter dann bezüglich diesen Betriebskosten, dass sie halt gesenkt werden sollen etc. Und das ist dann Samstag am 23.11. um 14 Uhr. Wenn ihr wissen wollt, wo wir uns dann jeweils treffen, einfach eine E-Mail schreiben. Also Samstag, 23.11. um 14 Uhr. Wo trifft man sich da? Genau, einfach eine E-Mail schreiben. Ist noch nicht ganz klar, wo die Treffpunkte sind. E-Mail schreiben. So, genau. Was gibt es noch zu sagen, wo man vielleicht was nachlesen könnte? Also auf der Homepage sind Links, wo man dann auch weitergehende Informationen zu dieser Initiative, zu den Zielen dieser Initiative, das steht da alles da, oder? Da steht da alles da. Wir werden auch noch dem nächsten FAQ, also ein 10 wichtigste Fragen rund um die Mietergewerkschaft online stellen. Das ist jetzt noch nicht online, aber es wird in den nächsten 1-2 Wochen online sein. Da werden wir nochmal prägnant unsere Ziele und wie wir sie erreichen wollen darlegen. Genau. Darüber hinaus wird auch dort formuliert, was der genaue Unterschied, was wir auch schon am Anfang der Sendung kann nochmal jeder in Ruhe nachlesen, zum Mieterschutzverein ist, was die Mietergewerkschaft dann genau im Unterschied zu dem macht. Also da wird das alles aufgelistet sein. Und natürlich, wir suchen Unterstützer. Also wenn Sie Probleme haben mit Ihrem Vermieter, wenden Sie sich an uns. Wir schauen dann, wie wir dieses Problem lösen können. Also man darf durchaus in seinen Mieterverein gehen oder indem man dann innerhalb ruft. Das ist kein Widerspruch zu einer Aktivität innerhalb dieser Mietergewerkschaft. Überhaupt kein Widerspruch. Wir legen jedem Mieter nahe, in einen Mieterschutzverein zu gehen, damit er die rechtliche Arbeit machen kann, den Mieterschutzverein, und wir uns auf unsere gemeinsamen Aktionen Zeit haben und die Energie zu haben, die anzugehen. Und mehr mit Öffentlichkeit und öffentlichen Aktionen auch die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem man das Problem auf die Straße bringt, ins Internet bringt, überall, damit da das präsenter ist und nicht einfach so still und leise passiert in Frankfurt. Genau, wir suchen immer Mieter, die sich beteiligen wollen, auch aktiv. Wir brauchen Fähigkeiten über Homepage-Gestaltung, über Flugblättergestaltung, all das brauchen wir. Und wenn jemand Zeit hat, sich da einzubringen, gerne. Ne? Es dauert lang. Und gleichwohl sind wir bald ein eingetragener Verein, dann werden wir auch bald ein Vereinskonto haben. Spenden sind natürlich auch jederzeit sehr begrüßt, weil wir die Saalbuchung für unsere Versammlungen kosten extrem viel Geld. Und wir kriegen nicht immer kirchliche Räume, weil sie entweder ausgebucht sind oder zu klein sind oder sonstiges. Deswegen sind wir auch auf Spenden angewiesen. Genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. Ich hoffe, dass ich Ihnen da draußen neue Hoffnungen machen kann, neue Ideen geben kann. Ich freue mich immer über neue Initiativen hier in Frankfurt, die soziale Probleme angehen und etwas für den Zusammenhalt. Ich habe große Sorge, dass das Innenleben von Frankfurt durch die Entwicklung stark beschädigt wird, dass dieser soziale Zusammenhalt, der auch in Frankfurt eine gewisse Atmosphäre kreiert, der Offenheit, der Internationalität, aber der Engagierten, des engagierten Eintretens auch für diese bunte Gesellschaft, dass das so ein bisschen ausgehöhlt wird. Es gibt dann auch Entwicklungen, wo viele Fremde bei uns wohnen, die überhaupt nicht engagiert sind, die überhaupt mit Frankfurt selber nichts zu tun hat, und die, die Ur-Frankfurter sind, dann in der Wetterau wohnen. Und das will man nicht in der ganzen Schärfe. Deswegen ist es immer gut, wenn sich Vereine, Initiativen und vielleicht jetzt auch eine Gewerkschaft so ein bisschen dagegen wehrt und für Frankfurt, ja, unser Frankfurt liebenswert erhält. Ne? Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Ihnen wünsche ich eine schöne Woche. Es weihnachtet schon in den Supermärkten, was mich ein bisschen sozusagen überrascht oder was immer früher so kommt. Na gut, aber es wird heimlicher. Das Theater läuft gut, das merkt man auch im November. Alle streben sozusagen zusammen. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch eine schöne Woche. Und tschüss, bis nächste Woche zur gleichen Zeit.